Latin America, land der Kulturen, land der Kontraste, land der Festivalmärkte und Zukunft. Die Spanische Sprache mit Portugiesisch verbinden, geben und pflanzen und stolz. Aus totalitären Total nach Demokratien seine Feudalen. Aus verschiedenen Gedanken, aus Qualität in ihrem Denken. Mit Defekten, mit Tugenden, mit Problemen und Lösungen suchen. Viele Jahre als dritte Welt, aber langsam. Instead, das Lose, die Fantasie, die Dramen und Beharrlichkeit seines Volkes. Aus totalitären Total nach Demokratie seine Feudalen. Als wie gesagt, gibt es Probleme. Als wie gesagt, die Schlüssel sind die Fantasie und Dramen, die Beharrlichkeit seines Volkes. Wir müssen vorwärts, wir müssen uns betrauen, wir müssen unsere Kinder verlassen. Land der Kulturen, Land der Kontraste, Land verspricht Markt und Zukunft. Die Spanische Sprache mit Portugiesisch Verbindung gibt und Pflanzen und Stolz. Aus totalitären Total nach Demokratien seine Feudalen. Aus verschiedenen Gedanken, aus Qualität in ihrem Denken. Wir müssen vorwärts, wir müssen uns betrauen, wir müssen unsere Kinder verlassen. Der Kavalier.